Angriff bin ich nicht erfasst. Bei dem so starke Streiter kämpfen. Ich könnte schwerlich wagen, mit euch zu streiten. Kenntnis von dem Plan, der dich und mich betrifft, ist er dir willkommen. Oh, kommst mit kaltem Herzen. Was in der Liebe war, ging in einer Flut von Tränen unter. Der Dauer